Praise Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Our God is good. All the time. He is a wonderful God. Amen. Amen. He is a good God, a good Father. I have a Father that never fails. I have a Father that will never fail me. I have a Father that will never fail. Jesus is my Father, he will never fail me. Rock of ages, never. Hallelujah. I have a Father that will never fail me. I have a Father that will never fail. Jesus is my Father, he will never fail me. Rock of ages, never fail. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Our Father never fails. Amen. Der Vater versagt niemals. He never fails me. He is the rock of ages that never fails. Er ist der Stamm, der niemals versagt. Praise the Lord. Hallelujah. You are welcome in Jesus' name. Wir sind alle willkommen in Jesus' Namen. Today we will continue with our message, which is the Holy Spirit. Heute geht es weiter mit unserer Botschaft, der Heilige Geist. Without the Holy Spirit, we cannot know the only true God. Ohne den Heiligen Geist können wir den einzig wahren Gott nicht erkennen. You know, Jesus wants us to know the only true God. Jesus möchte, dass wir den einzig wahren Gott erkennen. In John 17. Johannes 17. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yeah. Amen. John 17. Johannes 17. He told us what eternal life means. Dort hat uns Jesus erklärt, was ewiges Leben bedeutet. Ewiges Leben. Amen. Amen. In verse 3 of it, he said, and this is life eternal. Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben. That the mind know thee. Dass sie den erkennen, dass the sie dich erkennen. Den allein wahren Gott. And Jesus Christ whom thou hast sent. Und den du gesandt hast, Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. To know the only true God. Den einzig wahren Gott zu erkennen. You know, he want us to know him. Er möchte, dass wir ihn erkennen. You know, if you have a father, you don't know your father. There's problem. Es gibt ein Problem, wenn du deinen eigenen Vater nicht kennst. You know, the natural father, we want to know them. Wir wollen oft unseren natürlichen Vater kennen. You know, and we have to know our true father. Aber unseren wahrhaftigen Vater sollten wir aber umso mehr kennen. You know, there are, you know, people that don't have father. Leute, die vaterlos sind. What are they? What they are called one name, bastard. Die werden Bastarde genannt. And you know, if you don't know Jesus Christ as your real father. Und wenn father, du Jesus Christus nicht als seinen wahrhaftigen Vater kennst, als seinen wahren Vater, you are a bastard. Bist du ein Bastard. Amen. Amen. He wants us to know him. Er möchte, dass wir ihn erkennen. He said, eternal life is to know the ewiges Leben ist, den einzig wahrhaftigen Gott zu kennen. Jesus Christ, und Jesus Christus, den er gesandt hat. We have studied what the Bible called know. Wir haben verstanden, was die Bibel erkennen bedeutet. We studied it some time ago. Wir haben es vor ein paar Wochen haben wir darüber gesprochen. That to know in Christ's world means a lot. Zu erkennen bedeutet viel im Königreich Gottes. It is not like just knowing your neighbor. Es ist nicht nur so, wie du deinen Nachbarn vielleicht kennst. Es ist kein flüchtiges Kennen. You know people, you know, you just know them, but outside you don't really know them. Draußen, du kennst diese Menschen eigentlich nicht wirklich, die an denen du vorbeigehst. Du sagst einfach nur, dass du sie kennst. When the Bible talk about know, wenn die Bibel über das Kennen spricht, it talks about intimate relationship. Geht es um eine intime Beziehung. Intimate relationship. Um eine intime Beziehung. It's like something that you cannot separate. Das ist wie etwas, was unzertrennlich ist. Praise the Lord. Halleluja. He said Adam knew Eve. Adam hat Eva somebody erkannt und sie haben ein Kind gebärt. You see, the Bible call it to know. Und die Bibel nennt diese Beziehung kennen. That is the relationship he called it to know. Eine Beziehung nennt er das kennen. Praise the Lord. Halleluja. And that's how he wants us to know him. Und so sollen wir auch ihn erkennen. To know him so much. Ihn so sehr erkennen. To know his voice. Seine Stimme erkennen. Different from the voice of stranger. Erkennen, dass sie anders ist als die Stimme different von Fremden. Different from the voice. You know, we have to know his voice. Wir müssen seine Stimme erkennen. The voice of your father. Die Stimme unseres Vaters. He knows your voice. Er kennt unsere Stimme. You are also to know his voice. Und du musst auch seine Stimme erkennen. Praise the Lord. Halleluja. Without the Holy Spirit, we cannot know the only true God. Ohne den Heiligen Geist werden wir den wahrhaftigen Gott nicht erkennen können. Amen. Amen. In John 16, Jesus told us that the Holy Spirit, that is the Spirit of truth, will reveal. 16 steht, will reveal him to us. Jesus Christus uns, das Heilige Geist uns Jesus Christus offenbaren wird. Without it means without. The Holy Spirit, we cannot know Jesus. Ohne den Heiligen Geist können wir Jesus nicht erkennen. We cannot know the only true God. Den einzig wahren Gott können wir nicht erkennen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And that's why, you know, when there was a time when they talked about the Holy Spirit, that they called him Beelzebub. Es gab eine Zeit in der Bibel, wo man den Heiligen Geist den Teufel genannt hat. They call him Beelzebub. Yeah, genau. You know, that was what they called him. Und so haben sie den Heiligen Geist bezeichnet. And you know, and Jesus called it unpardonable sin. Und Jesus hat gesagt, es ist eine unverzeihliche Sünde. Because if you sin against the Holy Ghost, wenn du gegen den Heiligen Geist sündigst, you can never be. You know, to sin against the Holy Ghost means you cannot even be born again. Wenn du gegen den Heiligen Geist sündigst, bist du nicht wiedergeboren. It means, you know, if you sin against the Holy Ghost, you can't. You know, everything, you know, to call the Holy Ghost a liar. Den Heiligen Geist ein Lügner zu. To call the Holy Ghost what do you call it? The Prince of Lies. That's Beelzebub. Prince of Lies. Ein Lügner zu nennen. You see, to call the Holy Ghost that. It means you cannot even know Jesus. Das heißt, du kennst Jesus nicht. In John 16, you know, we are so popular. With that very place, it seems so popular to us. Because here is very, very important. In Johannes 16, das ist eine sehr wichtige Stelle in unserem Leben. It's very, very important eine sehr wichtige Stelle, die wir wissen müssen und verstehen müssen. John 16, Johannes 16, from verse 13. He 13. Says, howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. Not just some few truth, but all. Er wird uns in die ganze Wahrheit leiten. It means without the Holy Spirit, you cannot ever know the truth. Das heißt, ohne den Heiligen Geist kannst du die Wahrheit nicht erkennen. You cannot know all truth. Du kannst alle Wahrheit nicht he erkennen. He is to reveal all truth. Er muss dir you. Alle Wahrheit offenbaren. He said, for he shall not speak of himself. But whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. Amen. Amen. Then in verse 14 he said, he shall glorify Jesus. Er wird Jesus verherrlichen. And for he shall receive of mine. You know, he shall receive things of Jesus. He is the one to help us to know Jesus. Er ist derjenige, der uns helfen sollte, Jesus zu erkennen. He is the one that helps us to know that, you know, there is what is called the body and the spirit. Körper und Geist. You know, Jesus is the body. Jesus ist der Körper. Christ is the spirit. Und Christus ist der Geist. And Christ is the Father. Christus ist der Vater. Jesus is the Son. Jesus ist der Sohn. Praise the Lord. Halleluja. Without the Holy Ghost, you cannot even know this. Ohne den Heiligen Geist kannst du es nicht verstehen. He said, he shall glorify me. Er wird mich verherrlichen. For he shall receive of mine. Denn von meinem wird er nehmen und euch verkündigen. It means without the Holy Spirit you cannot know Jesus. Das heißt, ohne den Heiligen Geist kannst du Jesus nicht no erkennen. No wonder churches they don't know him today. Und das ist kein Wunder, dass viele Gemeinden ihn why? Nicht kennen. Why? Because they keep on rejecting him. Weil sie den Heiligen Geist verweigern. They keep on ignoring him. Sie ihn immer wieder ignorieren. They never listen to him. Und ihm nicht zuhören. They never submit to the Holy Spirit. Sie geben sich dem Heiligen Geist nicht hin. Praise the Lord. Halleluja. You can have the Holy Spirit and never submit to the Holy Spirit. Du kannst den Heiligen Geist bei dir haben, aber du gibst dich ihm nicht hin. You can't be born again and not submit to Jesus. Du kannst wiedergeboren sein und du gibst dich dem Heiligen Geist, du gibst dich Jesus Christus nicht hin. Praise the Lord. Halleluja. In verse 15 says, all things that the Father had are mine. Therefore, said I that he shall take of mine and shall show it unto you. It means without the Holy Spirit, das you cannot know things of Christ. Kannst du die Dinge von Christus nicht erkennen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 7, look at from verse 7. Vers 7. He said, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. It is better for you that I go away. Es ist gut, besser für euch, wenn ich hingehe. For if I go not away, the comforter will not come unto you. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus need to go so that we can have the comforter. Jesus musste gehen, damit wir den Beistand haben. Because the whole of the comforter was in him. Weil der ganze Beistand war in ihm. You see, the whole of the Holy Ghost was in der ganze Jesus. Heilige Geist war in Jesus. He had to go so that he would drop the Holy Ghost on us. Er musste gehen, damit der Heilige Geist zurückbleibt. Then he said, but if I depart, I will send him unto you. Amen. Amen. We thank God we have him today. Und wir danken Gott, dass wir den Heiligen Geist he haben. He is the one that shows us the truth. Er zeigt uns die Wahrheit. He is the one that tells us, you know, that keep on showing us the way. Er zeigt uns weiterhin den Weg. You know, religion will tell you that it's their lies are everywhere today. Bei Religion verblendet. You know what we call victory. Was wir Erfolg nennen. You know what you call victory is hearing the voice of your father. Ist die Stimme unseres Vaters zu hören. And you know you are just obeying him. Und ihm zu gehorchen. You know, I'm not hearing your own voice. Und nicht auf unsere eigene Stimme zu you hören. See, I'm obeying your own voice. Unsere eigene Stimme zu I'm gehorchen. Not hearing the voice of religion. Und die Stimme der Religion zu verweigern. I'm obeying the voice of religion. Und der Stimme der Religion zu praise gehorchen. The Lord. Halleluja. Then he said, if the comforter will come. He said, if I go not away, the comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Amen. Amen. Praise the Lord. Wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. We have to know the work of the Holy Spirit. Wir müssen das Werk des Heiligen Geistes know kennen. The purpose of the Holy Ghost. Den Grund für den Heiligen Geist Amen. Erkennen. Amen. And when he is come, he will reprove the world of sin. He will tell us what sin really means. Wenn jener kommt, wird die Welt überführen von Sünde. You know what sin really means? Er wird uns Sünde erklären. That sin is not about fornication, it's not about lies, it's not about stealing. In der Sünde geht es nicht um die Unzucht, das Lügen, das Lästern und das Verraten. It is not about disobeying the Ten Commandments. Oder die 10 Gebote zu missachten. And all other commandments. Oder alle anderen Gebote. You see, they said the reason, the sin is not obeying Jesus. Die Sünde ist, dass wir nicht auf Jesus Christus hören. Not believing Jesus. Dass wir nicht an Jesus Christus glauben. He said in verse 8, look at verse 8. And when he is come, he will reprove the world of sin. He will help us to know what sin really means. Er wird uns zeigen, was Sünde wirklich bedeutet. And of righteousness. What righteousness means. Und was Gerechtigkeit wirklich bedeutet. That righteousness is not about feeding the poor. Dass in der Gerechtigkeit nicht darum geht, Armen zu helfen. And they are praising your name. Und dann von diesen Armen but because schon it's all about you. Verherrlicht zu werden. You are their savior. Weil du dich als ihr Retter you see, darstellst. Righteousness is not about, you know, about adopting children. Gerechtigkeit, da geht es auch nicht darum, Kinder zu adoptieren. You know, being there for people. Oder für Menschen da zu sein. It is alive. Christ, you see, it is believing Christ. Our righteousness is believing Christ. Sondern unsere Gerechtigkeit ist, dass wir an die Gerechtigkeit von Jesus Christus glauben, dass er uns gerecht Abraham gemacht hat. Believed God. Abraham hat an Gott it geglaubt. Was counted unto him as righteousness. Und es wurde ihm als Gerechtigkeit that angerechnet. Is the only righteousness. Das ist to die einzige believe, Gerechtigkeit, dass to wir an Christ. Jesus Christus glauben. Amen. Amen. To believe that he finished the job. Dass er das Werk vollbracht hat. To believe that he came to free us. Dass er kam, um uns zu retten. From the bondages of Satan der Gefangenschaft der Sünde. You know, to believe him. Ihn zu glauben. That we have victory already. Dass wir den Sieg schon haben. Even before any problem come, we already have victory. Vor jedem Problem haben wir den Sieg schon. Thank you, Father, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. We have to believe him that he is. Wir müssen glauben, dass er ist. You know that he is. Dass er ist. It is not he's going to. Er wird nicht. That we are already saved. Sondern wir sind schon errettet. It is not we are going to be saved. Wir werden nicht errettet. You believe that you are already saved. Wir müssen glauben, dass wir schon errettet that sind. That he is your savior. Und dass er unser Retter ist. Amen. Amen. And your Lord. Amen. Und unser Herr. You allow him to be your Lord. Du musst zulassen, dass er dein Herr you know, ist. Jesus can be your savior, not your Lord. Jesus kann dein Retter sein, aber Dabei verweigerst du ihn als deinen Herrn. For some people is their savior. Für viele Menschen ist Jesus Christus nur ihr Retter, aber nicht ihr Herr. You know, he should be your savior and your Lord. Er sollte dein Retter und dein Herr sein. His savior. Denn er hat dich gerettet. It's true that he's savior. Es stimmt, er hat dich God told Adam, Gott hat zu Adam gesagt, if you disobey me, wenn du mich missachtest, disobey me is called sin. Mich Gott zu missachten heißt Sünde. And if you disobey me, you will give, you know, your sin will not give death power to kill you. Also Gott hat zu Adam gesagt, dass du halt nicht von dem Baum essen sollst, weil wenn du von dem Baum isst, ist es der Tod, weil deine Sünde, dein Ungehorsam wird sozusagen dem Tod die Macht geben, dich zu töten. Weil vorher hatte der Tod hatte keine Macht, der Tod war kraftlos. Genau, aber durch den Ungehorsam wurde der Tod sozusagen bekräftigt, ihn angreifen zu können. Death has no power. Der Tod hat eigentlich keine Kraft. He cannot kill Jesus. Es konnte Jesus nicht töten. He cannot kill you or me. Es kann dich und mich nicht töten. Deswegen sind die Menschen früher weit über 100 geworden, 120, 130. Und deswegen sind die Menschen, die heute nicht in der Industrieländern leben, die in dem Amazonas oder in den Urwäldern leben, werden die noch 120 oder 130 und sind wesentlich glücklicher, weil diese Menschen viel weniger die Möglichkeit haben, ständig zu sündigen, wie wir in dieser weltlichen Welt. The real sin today is not what you do. It's not believing Christ. That is the real sin today. Okay. Also das mit dem Älterwerden, das ist ein anderes Prinzip, aber da reden wir über ein anderes Mal, weil es ist ja immer noch, wir leben ja immer noch nach dem Sündenfall. Yeah. Die wirkliche Sünde ist halt, dass man Jesus Christus verweigert. Amen. Amen. Praise the Lord. Aber Halleluja. Jesus ist der Einzige, der das Licht ist, weil Gott ist nicht der die Lichtgestalt, die Jesus ist. Jesus ist ja der das Licht in unser Leben gebracht hat oder bringt, wenn wir an ihn glauben. Der Vater, Gott, ist ja eigentlich weder gut noch böse, der ist neutral. God is always good. Weil Jesus ist ja das perfekte Ebenbild Gottes. Er ist das Ebenbild Gottes, also er ist Gott gleich. Er tut nichts, was nicht Gott tun würde. Also ist Jesus nicht besser gestellt wie Gott? Nein, er ist gleich. Gleich. Ja. Praise the Lord. Halleluja. We understand it little by little. Amen. Amen. So when Adam sinned, als Adam Sünde begangen hat, you know, death was created powerless. Der Tod ist kraftlos entstanden. It's God that created everything. Es ist Gott, der alles including, geschaffen hat. Including Lucifer. Auch den Teufel. Amen. Lucifer. Als Amen. Engel. You see? And you know, Satan is not a creator. Der Satan ist kein Schöpfer. You always take what God created and pollute it. Was Gott erschaffen hat und verunreinigt es. And you know, when Adam sinned, Adam, you know, sinned and gave power to death to not kill Adam. And now when Jesus, you know, for us, Jesus came, it's not purposely because of our sin. Jesus kam nicht unbedingt wegen unserer Sünde. He came because of our relationship with the true God. Jesus kam nicht nur wegen der Sünde, sondern er kam wegen unserer Beziehung mit Gott. You know, there was a relationship between God and Adam. Weil Gott und Adam hatten eine Beziehung. You see, this relationship was brought down when Adam disobeyed God. Also diese Beziehung wurde kaputt gemacht, als Adam Gott missachtet hat. The problem was no longer just the sin. Das Problem war nicht nur die Sünde. He affected the relationship. Sondern es hat die Beziehung sozusagen angegriffen. Amen. Amen. So and when Jesus came, als Jesus Christus gekommen Jesus ist, brought back the kingdom. Hat Jesus Christus das Königreich Gottes mitgebracht. Because the kingdom was taken from man. Weil das Königreich Gottes, die Gemeinschaft, die der Mensch mit Gott hat, wurde weggenommen. He now brought back the kingdom for us. Er hat das Königreich Gottes, diese Gemeinschaft mit Gott wiederhergebracht. He did not say repent, I'm going to forgive you your sin. Er hat gesagt, tut Buße. He did not say repent because I'm going to forgive you your sin. Er hat nicht gesagt, tut Buße, weil ich eure Sünden vergeben werde. He said repent because the kingdom of of God is about to come. Er hat gesagt, tut Buße, weil das Königreich Gottes nahe ist. That is our relationship with the true Father. Unsere Beziehung mit dem wahrhaftigen that Vater. That was destroyed before, you know, die zerstört wurde, wird wiederhergestellt. Now Jesus brought back the relationship. Jesus hat diese Beziehung jetzt wiederhergebracht. But sin was on the way. Aber die Sünde war im Weg von dieser Beziehung. You see, Beziehung. That sin was on the way. Also die Sünde war zwischen dieser Beziehung. If I'm going to your house right now. Wenn ich zu dir nach Hause komme. You know, in fact. Go, the door is on the way. Wenn die Tür dazwischen steht, wenn diese Tür dazwischen steht, that is not where your house is. I have to pass through there to go to your house. Ich muss durch diese that Tür was gehen, what sin was all about. Um zu dir nach Hause zu kommen. Und so war die Sünde im Weg vor dieser Beziehung. Amen. Amen. And Jesus came to save us. Jesus kam uns, um uns zu erretten. Jesus did not tell the what do you call it? Judas to betray him. Jesus hat nicht zu Judas gesagt, verrate mich. Amen. Amen. Somebody was going to betray Jesus. Jemand hätte Jesus verraten. You see? And somebody was going to betray him. Jemand hätte ihn verraten. And Jesus talked about that person. Und Jesus hat über diese Person gesprochen. That allowed Satan to go through him. Eine Person, die zugelassen hat, dass der Teufel sie nutzt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So let's go back to where we are coming from. Amen. Amen. He said of judgment because the prince of this world is judged. Von Gerechtigkeit, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise Jesus. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. You know, to understand God, to understand Jesus. Damit wir Jesus verstehen. You have to know that there's two worlds on earth. Müssen wir verstehen, dass es zwei Welten gibt auf Erden. Two worlds. Zwei Welten. There is the natural world. Die natürliche Welt. And there is the supernatural world. Und die übernatürliche. The supernatural world, Christ is there. He is the head of principalities and power. In der übernatürlichen Welt, da ist Jesus Christus erst der Kopf aller Herrschaften und Mächte. In that same supernatural world, Satan is also there. Und in dieser übernatürlichen Welt ist aber auch der Teufel. The Bible says in Ephesians, we wrestle not against flesh and blood. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. That against principalities, against power. Sondern gegen Mächte und against Gewalten. Against rulers of darkness. Herrschaften der Finsternis. You know, they are not the natural, they are supernatural. Die sind nicht natürlich, sondern übernatürlich. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And then some people will say Satan has no power. It's when you have Jesus that Satan don't have power. Der Teufel ist nur dann kraftlos, wenn du Jesus Christus hast. Without Jesus, he has power. Weil ohne Jesus Christus ist der Teufel mächtig. Praise the Lord. Halleluja. Two worlds on earth. Zwei Welten auf dieser Erde. Christ's world. Die Welt von Christus. And the world of Satan. Die Welt des Teufels. The world of Satan is the Welt des Teufels natural ist die natürliche and Welt. It started after the fall. Und es ist angefangen nach dem Sündenfall. In Mark 1, go to Mark 1. Markus 1. Praise the Lord. Halleluja. Mark 1. Markus 1. Soll ich vorlesen? Vers 14. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. So thank you. Praise the Lord. Halleluja. Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God. Praise the Lord. He was preaching the gospel of another kingdom. Er hat das Evangelium von einem anderen Königreich. This kingdom is not the kingdom of this world. Es ist nicht das Königreich dieser it Welt. It is heavenly kingdom. Es ist ein himmlisches Königreich. It's a kingdom that you know that is different from the kingdom of this world. Ein Königreich, was anders ist als das Königreich dieser Welt. Amen. Amen. You know, yeah, two kingdom on earth. Zwei Königreiche auf dieser the Erde. Kingdom, das natürliche und das übernatürliche Königreich. Jesus came to, he brought the kingdom of God. Jesus hat das Königreich Gottes gebracht. He came to preach the kingdom of God. Er kam, um das Königreich Gottes zu predigen. He came preaching the gospel of the kingdom of God and not the gospel of the kingdom of this world. Das Königreich von Gott zu verkündigen, aber nicht das Königreich dieser Welt. Praise the Lord. Halleluja. We need the Holy Ghost to help us to know, understand and believe Christ's gospel. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir das Evangelium von Jesus Christus verstehen. There are a lot of gospel everywhere today. Es gibt viele Evangelien überall. A lot of gospel everywhere. Viele Evangelien. You know, all these religious organized religion, they have their own gospel. Organisierte Religion, sie haben alle ihre eigene Lehre. They have their own doctrine. Ihre eigene Lehre. You know, they have what they call truth. Und sie haben etwas, was sie Wahrheit Amen. Nennen. Christ is the only truth. Christus ist aber die einzige All Wahrheit. Others, yeah, alles andere sind Lügen. Amen. Amen. You know, the gospel of Christ. Das Evangelium von Christus. That is what we are to believe. Daran sollten wir glauben. And not the gospel of denomination. Und nicht das Evangelium von irgendwelchen And not the gospel of Gemeinden. Pope. Oder das Evangelium von Paulus. Or the gospel of Mary. Oder das Evangelium von Or the gospel of people Moses. Oder das Evangelium von Mose. The gospel of Moses is different from the gospel of Jesus Christ. Das Evangelium von Mose ist anders als das Evangelium von Jesus Christus. Amen. Amen. Moses brought 10 commandments through Moses. Amen. Durch Mose sind die Gebote gekommen. But Jesus. Aber durch Jesus Christus. If you go to John 1. Amen. Gnade und Wahrheit. Let's go to John 1. Johannes Praise 1. Praise the Lord. Halleluja. John 1. Johannes 1. Vers 17. 17. It says, for the law was given by Moses. You see? Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Moses. Das Evangelium von Mose. Amen. Amen. But grace and truth came by Jesus Christ. Amen. Aber die Gnade und Wahrheit ist Jesus Christus. Amen. You know, these are two different gospels. Das sind zwei verschiedene Evangelien. If you follow the gospel of Moses, wenn du das Evangelium von Mose folgst, the Holy Spirit cannot work in you. Kann der Heilige Geist nicht in you dir cannot arbeiten. Walk through you. Er kann nicht durch dich you wirken. Cannot hear the voice of the Holy Spirit. Du kannst die Stimme des Heiligen Geistes nicht hören. He can only work through Christ. Er kann nur durch Christus arbeiten. Amen. Amen. He can only work through grace. Er kann nur durch die Gnade wirken. Under law there is no Holy Spirit. Und you cannot walk. Im Gesetz wird der Heilige Geist nicht arbeiten können. And Paul talks about another gospel. Und Paulus in Galatians 1. Spricht in Galater 1 auch über ein anderes Evangelium. Amen. He talks about another gospel in Galatians 1. Galater 1. Amen. Praise the Lord. Halleluja. From verse 6. Vers 6. Praise Jesus. Amen. That is Galatians 1 from verse 6. Galater 1, Vers 6. He said, I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ. Unto another gospel. Amen. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwandeln lässt von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Ein anderes Evangelium. There are a lot of gospel everywhere today. Es gibt viele verschiedene Evangelien. Gebe dich lieber dem Heiligen Geist hin, damit er dir hilft, die Wahrheit zu erkennen und das wahre Evangelium zu erkennen. You know, people, the world today, they love those other gospels. Die Welt liebt diese anderen Evangelien. You know, those gospels is just message of what they want to hear. Weil es Botschaften sind, die ihre Bedürfnisse stillen. Praise the Lord. Halleluja. Es geht um das, was sie hören wollen. Amen. Aber das Evangelium von Christus, da wird das geprägt, was Jesus Christus sagt. Then he said in verse 7, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Jesus Christus verdrehen wollen. Then he said, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let it be accursed. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das, was wir von euch verkündet haben, der sei verflucht. You know, if it is not Christ's gospel, wenn es nicht das Evangelium von Christus ist, bist du unter einem Fluch. Stehst du unter einem Fluch. As we said before, so say I now again, so that you will not call it mystery. So that you will not see it as a mistake that I have just made mistake. Damit keiner sagen kann, dass er sich versprochen hätte oder es anders meint. I want to repeat it. Er wiederholt es. As we said before, so say I now again. If any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Then in verse 10 he said, for do I now persuade men, oh God? You know, people want to persuade men and not God. Menschen reden Menschen zuliebe, aber nicht Gott zuliebe. Ihre Botschaft ist da, um Menschen zu gefallen, aber nicht um Gott zu gefallen. Es geht hier nicht um Christus, sondern sie möchten Menschen gefallen. Sie sagt, do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? Galater 1, Vers 10. For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Galater 1, Vers 10. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe, oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Praise the Lord. Halleluja. You know, this ministry, if you are looking for what will please you, in dieser Gemeinde, wenn du nach etwas suchst, was dir gefällt, wirst du hier nicht bleiben können. If you are looking for some, you know, for what, who will preach, you know, what you desire. Wenn du nach etwas suchst, was gepredigt wird, was dir gefällt, wirst du es hier nicht finden. Amen. Amen. Whoever comes here should be purely Christ. Weil jeder, der hinkommt, sollte Christus als Motiv haben. You know, no evil spirit can be here. Kein böser Geist kann hier sein. You know, no, you know, no pretending spirit can be here. Kein heuchlerischer Geist kann hier sein. Because you know the Holy Ghost. Der Heilige Geist. If you remember the Ananias and Sapphira. Wenn ihr euch an Ananias und Sapphira erinnert. You know, they thought that we are deceiving the people. Sie haben gedacht, dass sie den Leuten etwas vormachen. You know, they did not know that it was all about the Holy Ghost. Aber sie haben nicht erkannt, dass sie den Heiligen Geist etwas vormachen. And we know what happened to them. Und wir wissen, was den beiden passiert ist. Amen. Coming here is not coming. Just it's not going to religious churches or organization. Bedeutet nicht, zu irgendeinem religiösen Verein zu besuchen. It's coming to Christ. Sondern es geht darum, Christus. Amen. Here is all about Christ. Hier geht es uns um Christus. And that's why how many people never bother us. Deswegen ist es uns egal, wie viele Leute hier sitzen. What bother us is das, was wichtig ist, dass es wirklich um Jesus Christus geht. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. What bother us should be Christ alone. Es sollte uns nur um Jesus Christus gehen. Amen. Amen. Then in verse 11 we say, but I sanctify you, brethren, that the gospel which was preached to me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Praise the Lord. Halleluja. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass von mir verkündete Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesus Christus. In Vers 11, we talk about religion. In Vers 13 spricht über Religion. Look at verse 13. He says, for you have heard of my conversation in time past in the Jewish religion. Amen. Praise the Lord. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört. You know, Jewish religion. Das Judentum. They all have religion. Das ist alles Religion. You know, Christianity has religion. Das Christentum als Religion. It's only Christ that is Christ's kingdom. Nur Jesus Christus ist das Königreich von Jesus Christus. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We have just read where Paul talked about another gospel. Ich habe gelesen, wo Paulus über ein neues anderes Evangelium spricht. And from this verse 13, we now talk about his past life. Er redet über sein vergangenes Leben. You know, he was doing things. He thought they were good. Er hat Dinge getan und dachte, sie sind gut. He thought he was doing something to please God. Er dachte, er tut das Richtige, um Gott zu gefallen. You know, so many are like that today. Viele Leute sind so heute. You know, Jesus even talked about it. That is in John 16. Johannes 16. Amen. Amen. Something like that. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. In John Johannes 16, 1 und 2. He said, these things have I spoken unto you, that you should not be offended. They shall put you out of the synagogue. Yea, the time cometh that whosoever killeth you, we think that he doeth God's service. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. You know, the same Paul was doing. Das war das Gleiche, was Paulus when he was gemacht hat, als er ein religiöser Mensch war. The same you stood to kill Stephen. Er war dabei, als Stephanus getötet wurde. You know, he thought he was doing God's service. Und er dachte, er weist Gott damit einen Dienst. If you read from verse 13 of Galatians 1, Galater 1, Vers 13, you can see the life of Paul. Da sehen wir das Leben von Paulus. He said, for you have heard of my conversation in time past, in the Jewish religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Dass ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe und sie zerstören wollte. Galater 1, 13. Who are those that will persecute you today? Wer sind die Leute, die dich verfolgen heute? Who are those that will fight you today? Wer sind die Leute, die dich bekämpfen? It's not the unbelievers. Nicht die Ungläubigen. Religious people. Sondern es sind oft religiöse Menschen. Sie hassen dich. Sie hassen die Wahrheit. You know, they persecuted Jesus. Sie haben Jesus verfolgt. Yeah, Paul, you know, Paul was going from one prison to another. Paulus ist von Gefängnis zu Gefängnis gegangen. Who are they? They are not the people that don't call themselves God people. Das sind die Menschen, die sich Gottes Volk nennen. Who are the people that persecute the true God children today? Wer sind die Leute, die Kinder Gottes verfolgen? Das sind die Gläubigen, die sogenannten Gläubigen, religiösen just Menschen. Just like who Paul was in the past. Genauso wie der, was Paulus früher war. Wasting the church. Der die Gemeinde Gottes he zerstört said, I persecuted hat. The church er hat die of God Gemeinde Gottes verfolgt und hat sie zerstört. Verse 14. And profited in the Jewish religion. Again, religion, Jewish religion. Das Judentum. Above many, my equals in my own nation, being more exceedingly zealous of the tradition of my fathers. It's about Christ and not about your forefathers. Aber es geht Jesus Christus und nicht über die Vorfahren, über deine Vorfahren. It's about Christ and not about Abraham. Es geht Christus und nicht Abraham. You know, Allah, you know, they still claim Abraham as their father. Sie sagen aber von sich, dass Abraham ihr Vater ist. They believe God, it's true. He's the father of faith. Abraham ist der Vater des Glaubens. You know, he's the father of the flesh. Er ist der Vater des Fleisches. Father of the spirit. Vater des Geistes, den wir aber suchen sollen, ist Jesus Christus. Look at the whole of religion today. Viele Religionen, also eigentlich alle Religionen. You know, the most organized, or let me say, the biggest of them. Sagen wir die Weltreligion, today is in Christianity, Islam. You know, they are fighting today. Das Judentum und der Islam, sie kämpfen um einen Vater. Over a father. A religious father. Sie kämpfen um einen religiösen Vater. They all claim Abraham as their father. Sie behaupten alle, Abraham als ihren Vater zu haben, als ihren Vorvater zu haben. Christ is our father. Aber Jesus Christus ist unser Praise Vater. Praise the Lord. Halleluja. And that's why we don't fight. Deswegen kämpfen wir auch nicht darum. He said, vengeance belong to me. Jesus sagt, die Rache ist mein. He fights for us. Er kämpft für Amen. Uns. Amen. You know, religion, they fight. They fight Religion kämpft. In Christ's kingdom, you never fight. Aber im Königreich von Christus kämpfst du. Because you have somebody that fights for you. Denn du hast jemanden, der für dich kämpft. Praise the Lord. Halleluja. Verse 15. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace, we talk about grace today also. Wir werden heute auch über Gnade sprechen. The Holy Spirit can only walk through grace. Der Heilige Geist kann nur durch die Gnade arbeiten. Under law, the Holy Spirit can Gesetz kann der Heilige Geist nicht arbeiten. If you're under law, you can never wenn du im Gesetz lebst, wirst du deine Stimme nicht hören. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Because under law you are a servant. Denn unter dem Gesetz bist du ein Knecht. Under grace you are a son. Aber unter der Gnade bist du ein Sohn. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 16. To reveal his son in me, that I may preach him among the heathen. Immediately I confer not with flesh and blood. Praise the Lord. He said he did not go to flesh and blood. Er ist nicht zu Fleisch und Blut gegangen. Amen. Verse 17. Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me. I don't need to go to Jerusalem. Ich muss nicht nach Jerusalem zurückgehen, um Jesus zu erkennen. Amen. Amen. His spirit. And his guide. Amen. Amen. And whoever come to him must come to him in spirit. Und wer zu ihm kommt, muss zu ihm in Geist und in Wahrheit kommen. You must forget all about the flesh. Du musst das Fleisch vergessen und nur ihn sehen. Amen. Amen. That I went into Arabia and returned again into Damascus. Verse 18. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and abode with him 15 days. Verse 19. But other of the apostles saw I not, save James, the Lord's brother. Verse 20. Now the things which I write unto you, behold, before God I lie not. Afterward I came into the region of Syria and Sicilia. Verse 22. I was unknown by face unto the churches of Judea, which were in Christ. Amen. Amen. But they had heard only that he which persecuted us in time past now preached the faith which once he destroyed, and they glorify God in me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Can you see how God can change, you know, a rogue to a giver? Wie Gott einen Verbrecher zu einem Geber machen kann. A killer to a saver. Ein Mörder zu jemandem, der rettet. Somebody that take life before. Jemand, der früher Leben genommen and hat. Now somebody that save life. Jetzt rettet er Leben. You know, amen? Amen. Preaching Christ is saving life. Christus predigen heißt Leben retten. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We know of Ephesians 4, verse 28. Amen. Amen. Ephesians 4:28. He says, you know, we talked about a thief that now become a giver. Jetzt mein Dieb, der auf einmal zu einem Geber wird. He said, those that steal no more. Die gestohlen haben, stehlen nicht mehr. Won't walk and become a giver. Werde jetzt zu einem Geber. You know, once you come to Jesus, if you have been a rogue, wenn du ein Verbrecher warst, ändert er dich, du ein Geber wirst. And if you have been a killer, wenn du gemordet hast, he changes you, you now become somebody that save life. Und du bist dann jemand, der für Menschen rettet. Amen. Amen. We have to know that without the Holy Spirit, wir müssen erkennen, dass ohne den Heiligen Geist impossible es ist unmöglich, Christus zu erkennen. And we have to know why we have the Holy Spirit. Wir müssen wissen, weshalb wir den Heiligen Geist haben. Why do we have the Holy Spirit? Weshalb haben wir den Heiligen Geist? You know, it is only because of Christ. Es ist nur wegen Jesus Christus. We read it in John 16. Yeah, Jesus said he will reveal me to you. Jesus sagt, er wird mich euch offenbaren. Because God's children problem is not those problems. Weil das Problem der Kinder Gottes ist nicht diese äußerlichen Probleme. Their God's children problem is that they don't know Christ. Das Problem ist, dass wir Jesus they don't know who is in them. Nicht wissen, wer in they don't ist. Know that whatever is outside there has das, no power over ist, keine Kraft hat. They are under your feet. Es ist unter deinen Füßen. Amen. Amen. You are the head of principalities and power. Du bist der Kopf aller Herrschaft und Gewalt. Don't know the God has. Dwell in you. Gott lebt in dir. Jesus God the Father, God the Son, Vater, God the Holy Geist, sie wohnen hier. Living in you. Es lebt in dir. Praise the Lord. Halleluja. You know, in this natural world, man is just like a toy. In der natürlichen Welt ist der Mensch wie ein Spielzeug. Man is a toy. Der Mensch ist ein Spielzeug. Two power control the earth. Zwei Mächte kontrollieren diese Welt. Amen. Amen. Christ. Christus und der Teufel. You are either be controlled by Christ entweder or you are be controlled by Satan. Oder durch den Teufel. You know, if it is flesh, it is also Satan. Wenn es das Fleisch ist, ist es auch der Teufel. Since the fall of man, Satan became the God of this world. Oder der Teufel, der Gott dieser Welt. We thank God for Jesus. Und wir danken aber Gott für Jesus Christus, he came. Dass er gekommen ist. He came because of you and me. Er kam wegen dir und mir. There is problem everywhere today. Auf der Welt gibt es viele Probleme. You know, there is death, there is destruction. Tod, Zerstörung. People are being killed. Leute werden getötet. People are poor. Leute sind arm. Those that are crossing the sea from one sea to another to come to Europe. Leute kämpfen, um nach Europa zu kommen. Thinking that it is Europe that there is victory. Weil sie glauben, dass in Europa ihr Erfolg ist. You know. Praise the Lord. Hallelujah. It's only in Christ that there is victory. Nur in Jesus Christus. Amen. There's no victory in Germany. Es gibt keinen Erfolg in Deutschland. Without Christ. Ohne Amen. Jesus Christus. There's no victory in America or anywhere. On earth, they are all flesh and blood. Es ist alles Fleisch und Blut. And it is being controlled by Satan. Und es wird durch den Teufel kontrolliert. Amen. Amen. We thank God for Jesus. Wir danken Gott für Jesus. You know that God gave us. Dem uns Gott gegeben hat. Again, there's problem everywhere today. Es gibt Probleme überall auf der People Welt. Are being killed. Leute sterben. There is poverty. Es gibt Armut. And we want to change things. We want to correct it. Wir wollen Dinge verbessern, ändern. We want to make them good. Wir wollen sie besser machen. You know, some of us are even saying, why is God not doing something? Und einige von uns fragen sogar, weshalb tut Gott nichts? We are not to be like the natural people. Aber wir sollten nicht die natürlichen Menschen that sein. That keep on saying, why is God not doing something? Die Gott immer wieder in Frage stellen. Because the Holy Ghost have told us. Weil der Heilige Geist hat uns schon that gesagt, God have done something. Dass Gott etwas schon getan hat. Er hat uns He is the solution. Er ist die Lösung. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We should not think like those wir of the world. So wie der Welt that we keep on saying, God, why are you not doing something? Wir sagen, Gott, wieso tust why du are you not saving them? Wieso errettest why du are you den? Not delivering them? Wieso hilfst du ihnen? You know, the greatest gift is Jesus Christ. Das größte Geschenk ist Jesus Christus. You know, what can be bigger than Jesus? Was größer als Jesus? Yes, nothing. Nichts Amen. Ist größer als Jesus. He gave us Jesus. Und das hat er uns gegeben, um uns zu erretten. Amen. Amen. We are not to be like the unsaved. Wir sollten nicht wie die Ungläubigen sein. The natural people. Die natürlichen Menschen. That keep on. Die immer wieder. You know, when they are saved, they think that is painful today. Denken, and they are asking God, where are you? Fragen, Gott, wo bist if du? You are really God, why can't you save them? Wenn er wirklich Gott ist, wieso kann er nicht angreifen? Jesus came to save weil Jesus Christus gekommen ist, um die Welt zu retten. He gave us Jesus. Er gab uns Jesus. He is the Savior. Er ist der Retter. He gave us a Savior. Er gab uns einen Retter. And none of us should ever think. Und niemand like von uns sollte think. So denken, wie sie denken. Why are you not saving them? Weshalb rettest du nicht that Gott? Should not be for God's children. Das sollte nicht unser Gedanke sein. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Ah. We are to know that God has done something. Wir müssen wissen, dass Gott etwas schon getan hat. Again, he gave us Jesus. Er gab uns Jesus. You know, I can remember when we were, you know, years ago, we were. There was, yeah, our, you know, let me say, the nature, our family, a lot of problems were just around us. Wir hatten früher viele Probleme in der Familie. Yeah, this problem was so heavy. All these problems. Und es waren gravierende Probleme. And you know, I asked the Lord. Ich habe den Herrn gefragt. You know what Moses had wrought. Mose hatte einen Stab. And you know to divide the sea. Um das Rote Meer zu teilen. To solve that problem. Das Problem zu lösen. You know even the rod to bring water for them to even drink. Und dieser Stab hat sogar aus einem Felsen Wasser gebracht. You know we might be facing difficulties. Wir haben Schwierigkeiten vor uns. Problems upon problems. Probleme über Probleme. Amen. Amen. The Lord said, I already have somebody. Aber der Herr hat mir ja gesagt, ich habe schon etwas. Said, ich habe jemanden. Ich habe Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. He said, it's bigger than everything. Und es ist größer als alles andere. Amen. It's bigger than that problem that größer als das Problem, was ich sehe. Believe him. Glaube an ihn. He said that rod was Christ. Dieser Stab war Christus. That rod was Christ himself. Dieser Stab war Christus selbst. Praise the Lord. Halleluja. The rod that divided the sea. Dieser Stab, der das Meer geteilt hat. Das war Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. If you look at Paul, oder Paulus, the same thing he told Paul. Das gleiche hat er auch Paulus the gesagt. The same thing. Das my grace is sufficient for you. Das meine Gnade genügt. For you. Ich bin genug grace. Für dich. Ich bin meine Gnade. Amen. Amen. You know, no matter the problem, egal was das Problem grace ist, is Christus ist größer. Amen. Amen. Now somebody rejoice for that. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. 2 Corinthians 12. Let us quickly go there. 2 Corinthians 12. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here Paul was facing difficulty. Paulus hatte Schwierigkeiten vor Augen. You know, your problem, you know, he was facing a lot of problems. Er hatte viele Probleme vor Augen. Your problem may be different from dein Problem ist vielleicht anders als meins. Maybe different. You know, we are, you know, different problems. Verschiedene. You know, just like here, Paul having problem. Guck mal, wie Paulus, der hier in einem Problem steckt. 2 Corinthians 12. From verse 6. For though I would desire to glory, I shall not be a fool, for I will say the truth. But now, for I forbear lest any man should think of me above that which he sees me to be, or that he heareth of me. It's not about the flesh. It's geht about nicht the Fleisch, spirit. Sondern den Geist. Pray, don't praise the flesh. Praise preis the nicht das Fleisch, sondern den Geist. Praise the Jesus in us. Preise Jesus in uns. In you, in me. Amen. Amen. You know, somebody's telling you are so clever. Jemand sagt dir, du bist so intelligent. Let them know that it's all about Jesus. Aber lass sie wissen, dass es wie Jesus ist. Without Jesus, you are nothing. Weil ohne Jesus bist du nichts. Amen. Verse 7. Unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me. You know, a child of God can be so poor. And can God can so arm sein? Nothing. Nothing is working. Es hat nichts. You know, it's not because that person is not a child of God. Nicht, weil es kein Kind Gottes ist. You know, if you are opposite Satan, Satan wenn du gegen den Teufel bist, wird der Teufel dich angreifen. You understand? If you are going the same direction, you are Satan. In die gleiche Richtung wie der Teufel you are going to fall into the same wird ihr in das gleiche Loch fallen. But if you are opposite direction, aber wenn du gegen den Teufel there's bist, a time you are going to meet. Wirst du irgendwann kollidieren. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Is that because of the much revelation that was revealed unto Paul. A lot of revelation. Wegen viel Offenbarung. That was revealed unto Paul. Die Paulus gegeben worden. He said Satan brought problem. Hat der Teufel ein Problem gebracht. To take people away from him. You know, to make people run away from him. If he cannot solve his own problem, how can he solve our problem? Wenn er nicht sein eigenes Problem lösen kann, wie soll er dann if God cannot save him, how can he save us? Wenn Gott ihn nicht retten kann, wie soll er dann uns retten? We don't come to Jesus because he's a savior. Aber wir kommen nicht zu Jesus, weil er ein Retter ist, sondern wir kommen zu ihm, weil er Gott ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. If he is not a savior, you are to go to him. Auch wenn er we are to go to him if he is not a savior. Wir sollten zu ihm gehen, auch wenn er kein Retter ist. Before he came. Bevor er gekommen ist. There were people that were going to God. Elijah. Oh, you see. You know, they don't know anything about Jesus, sie savior. Kannten Jesus nicht als but Retter. They know that there is a true aber God. Trotzdem wussten sie, dass es einen Gott gibt. Praise the Lord. Halleluja. Ah. He said, through the borders of the revelation, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Amen. Satan was fighting him. Der Teufel hat ihn bekämpft. His problem was not coming from God. Das Problem kam nicht von Gott, sondern vom Teufel. So am I preaching it that is coming from God? It's not coming from God. Ein paar Leute predigen, dass es von Gott kommt. You know, God will never give you cancer to teach you. Der Gott gibt dir keine Krebs, damit du irgendwas daraus lernst. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He will not give you, you know, when Jesus came, he never give anybody problem. Als Jesus kam, hat er niemanden Probleme zu He is the exact image of God. Er ist das exakte Ebenbild Gottes. He never give people demons so that to bring them to Dämonen. God. Gebracht oder Krankheiten in die Körper reingebracht, damit die Person dann zurückkommt. Hello, preacher, that you know, that is Satan, that you know, that is God that gave it to Paul. No, no, no, it's not coming from God. Viele Menschen predigen, dass es zwar Gott, der Paulus irgendwie demütigen wollte, und deswegen hat er den Satan dazu beauftragt, ihn so zu quälen, aber das ist falsch, das ist Irrlehre. Even that of Job. Was not coming from God. Selbst das von Hiob, das kam auch nicht von Gott, das kam vom Teufel. Amen. Amen. You know, Jesus talked about a place in the Bible. He said, if you that have been evil know how to give good things to your children, how much more your true God, your true Father in heaven. In der Bibel steht, dass wenn wir, die wir doch böse sind, wissen, was wir unseren Kindern Gutes zu geben haben. Weshalb sollte Gott uns dann Schlechtes geben? He is a merciful God. Denn er ist ein gnädiger Gott. He loved the unlovable. Er liebt die Lieblosen. You know, for God so loved the world, though they hate him. Gott hat die Welt so sehr geliebt, obwohl sie ihn gehasst and haben. He came to die for ist er trotzdem gekommen, für he ihn zu sterben. The unlovable. Er liebt die Lieblosen. Praise the Lord. Halleluja. Vers 8. For this thing I besought the Lord three times. That it might depart from me. I asked him to take this problem away from me. Ich habe darum gebeten, mir das Problem wegzunehmen. You know, if it is God that caused it, wenn Gott es doch verursacht hat, how will he tell God to stop what he caused? Deshalb sagt er dann Gott, er soll damit aufhören, mit dem, was Gott doch gebracht hat. If it is God, you know how? You cannot fight God. Du kannst doch nicht Gott bekämpfen. Amen. Amen. He knew this was not coming er wusste, from dass diese Anfechtung nicht von Gott kommt. Jesus, never persecuted Jesus hat uns nicht verfolgt. All das war Verfolgung. We have persecution in one way or the other today. Wir werden verfolgt als Kinder Gottes. Amen. Amen. They are not coming from our Aber das Father. Kommt nicht von unserem Vater. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He never tempt us with anything er versucht uns nicht mit Bösem. Vers 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Oh, you don't know the weakness is talking about. Die Schwachheit. If your body is weak, then wenn I'm dein Körper greater, schwach ist, I'm stronger. Ist Christus stärker. If I cannot go anymore, then wenn ich nicht mehr gehen kann, then you invite him. Dann ist er. When you say, when you believe that it's over, wenn du glaubst, dass es vorbei ist, then you see Christ. Dann siehst du Christus. Because you have been trying with your own strength. Und du hast auch eigener Kraft versucht. You have to remember somebody that was trying all through the night with his own strength. Und da erinnern wir uns wieder an jemanden, der versucht hat, etwas auf die Beine zu stellen, die ganze Nacht, und es hat nicht funktioniert. There was nothing. Er hat nichts gefallen. Nothing to show for it. Nichts konnte er zeigen. You know, they gave up. Und sie haben aufgegeben. And then Christ appeared. Aber als dann Jesus aufgetaucht ist, praise the Lord. Halleluja. That's why we have to give up on flesh. Deswegen sollen wir das Fleisch aufgeben. Allow the Spirit to work. Lass zu, dass der Geist arbeitet. Amen. Amen. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmity, that the power of Christ may rest upon me. Then if I stay, therefore, I take pleasure in infirmity, in reproach, in necessity, in persecution, in distress. You know, Jesus said in persecution we have to rejoice. Jesus sagt, in Verfolgung sollen wir uns freuen. You know, I'm not, you know, that's how you test your faith. So stellst du deinen If Glauben. If you are in faith, you rejoice in persecution. wenn du im Glauben bist, dann freust du dich in der Verfolgung. Praise the Lord. Halleluja. If you have been persecuted, wenn du verfolgt wirst und traurig bist, bist du nicht im Glauben. You are not believing Christ. Dann glaubst du nicht an Christus. You are not resting on him. Du verlässt dich nicht auf Christus. Du siehst nicht you Christus. See yourself. Du siehst gerade dich selbst. You are seeing people dealing with you and not dealing with him. Du siehst Menschen, die dich angreifen, aber nicht they are fighting. You see them fighting you, are not fighting him. Du denkst, sie bekämpfen dich, aber if nicht you Christus. See them fighting him, aber du you erkennst, dass them. Sie Christus bekämpfen, no one can dann wirst du für sie beten, weil niemand oh, kann understand. Gegen Jesus kämpfen und gewinnen. Praise the Lord. Halleluja. In persecution, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Daddy. He said, my grace is sufficient for you. Meine Gnade genügt. In another word, I am enough for you. Das heißt, Jesus sagt, ich bin genug für dich. In another word, you know, another word. You see, it means I am enough for you. Christus sagt damit, ich bin Why genug don't you für dich. See me? Wieso siehst du nicht mich? Why don't you see me? Wieso siehst du nicht mich? Once you see me, you don't see those problems. Wenn du mich siehst, dann siehst du diese Probleme Amen. Nicht mehr. Praise the Lord. Halleluja. You know why you see those problems? Wisst ihr, weshalb ihr diese Probleme Because you don't see me. Weil nicht auf mich schaut. I am enough for you. Ich bin genug für euch. Ephesians 2. Let's go to Ephesians 2. Ephesians 2:8. Ephesians 2:8. Amen. Amen. Praise the Lord. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, das nicht aus euch Gottes Gabe ist. You know, he said, my grace is sufficient for you. Meine Gnade reicht. You know, my grace is sufficient for you. Meine Gnade reicht euch. I am enough for you. See me, you will not see those problems. Wenn ihr mich sieht, dann seht ihr diese Probleme. Remind yourself of me. Erinnert euch an mich. That is my grace. Das ist meine Gnade. Amen. That is how to be in grace. So seid ihr in der Gnade. That is how to submit to him. So übergibt euch. Remind yourself of him. Erinnere dich an Jesus. Praise the Lord. Halleluja. Ephesians 2:8. He said, we are saved by grace. Wir sind errettet durch Gnade. We are saved by grace. Aus Gnade. Grace is our Savior. Gnade ist unser Retter. That Jesus is our Savior. Jesus Christus ist unser Retter. Praise the Lord. Halleluja. True faith. That is by believing. Indem wir an Jesus Christus glauben. We talk about the natural believing and the supernatural believing today a little bit. Amen. In Titus 2, let us quickly go there. Titus 2. Titus 2. Praise the Lord. Halleluja. Titus 2. Das 2. Vers 11. 11. And 12. Und 12. He said, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Praise the Lord. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die Heil bringt, ist für alle Menschen. It is not only grace that saves you. Nicht nur die Gnade rettet dich. Though it is only grace that saves you. Auch nur wenn nur Gnade dich rettet. Praise the Lord. Halleluja. But you know, according to Ephesians 2:8, we are saved by grace through faith. Aus Gnade durch den Glauben. Without your faith. Ohne einen Glauben. Without you believing. Ohne dass du an glaubst, bist du nicht errettet. Amen. Amen. You are to believe. Du musst to glauben, be saved. Dass du errettet bist. Though he died for you. Auch wenn er für dich gestorben ist. You have to believe he died for you. Musst du daran glauben, dass er für dich gestorben Amen. Ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly. You know, grace does not make us to live in sin. Die Gnade sorgt nicht dafür, dass wir auf einmal in Sünde leben. Grace is love. Gnade ist Liebe. Grace is God telling us he loves us. Gnade ist, dass Gott uns sagt, dass er uns liebt. I love you. I love you enough to do everything for you. Um all diese Sachen für dich zu tun. I love you enough to solve all problems for you. Ich liebe dich so sehr, dass ich diese ganzen Probleme gelöst habe. I love you enough to die for you. Und um auch für dich zu sterben. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, if somebody say I love you, will you hate that person? Wenn jemand sagt, ich liebe dich, wirst du diese Person hassen. You know, dafür. Grace does not lead us to sin. Die Gnade führt uns nicht in die Sünde. If you embrace grace, wenn du die Gnade grace help you to live die Gnade hilft dir, Christ das Leben von Christus zu führen. People are under law. They think they are under grace. Menschen leben im Gesetz und denken, sie leben der Gnade. You know, if you know, grace is seeing Christ. Gnade bedeutet Jesus Christus zu sehen. What he did for you. Zu sehen, was er für uns getan hat. And not what you are doing for him. Und nicht auf das zu schauen, was under du für ihn law, is what you are doing for him. Beim Gesetz geht es immer nur um for das, people, was du for Gott yourself. Machst, was du für andere machst oder für Gott. Under law, it is what please you. Im Gesetz geht es das, um das, was dir gefällt. Aber in der Gnade geht es um das, was Jesus Christus if you sagt. Are in sin, wenn du in der Sünde lebst, you are doing what please you. Tust du das, was dir gefällt. You are under law. Dann bist du unter dem Gesetz. You are not even under grace. Du bist nicht in der Gnade. No matter how you may say you are under grace. Egal wie sehr du die Because die if Gnade, you are really under grace, you see Christ. Egal wie sehr du sagst, dass du in der Gnade lebst, wenn du Gnade, in der Gnade lebst, wirst du Christus suchen. He said, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. You know, it's not about your stealing. Es geht nicht um dein Stehlen. It's not about your lying. Dein Lügen. It's not about your fornication. Deine Unzucht. It is where is your focus. Dann wo ist dein Fokus? Yeah, who do you see? Auf wen? Do you see yourself or you see Christ? Siehst du dich selbst oder Jesus Christus? What do you value? Was schätzt du wert? You value what he values. Schätzt du das wert, was er wertschätzt? What you value what the flesh values. Oder suchst du nach dem, was das Fleisch what sucht? Is your motive? Was sind deine Motive? Is your motive Christ? For Christ's sake. Jesus Christus? Why am I here in this ministry? Wieso bin ich in der Gemeinde? For Christ's sake. Wegen Jesus Christus. Why will I not go to the other side? Wieso gehe ich nicht in die Welt? For Christ's sake, because of Wegen Jesus Christus. Because of the message. Wegen der Botschaft. You know, people follow churches because the church is big. Leute gehen in Gemeinden, weil die Gemeinde groß ist. You know, there are many people in the church. Weil da viele Menschen sind. You know, they are looking for husband, they are looking for wife. Man sucht nach einem Ehemann oder einer Ehefrau. They are looking for where to know who to choose. Wo sie sich irgendjemand aussuchen können. Our motive should be Christ. Aber unser Motiv für die Kirche sollte Jesus you Christus know, sein. Some, because the church is very close to me. Oder weil die Kirche in ihrer Nähe liegt. You don't go to church because the church is close to you. Aber wir sollten nicht in eine Kirche gehen, nur weil sie go to the church because nah ist. The message is Christ. Sondern wir gehen in eine Gemeinde, weil die Gemeinde Amen. Christus predigt. Praise the Lord. Halleluja. Oh, Daddy, thank you. Praise the Lord. Halleluja. You know, the titles here that we just read, 2, verse Titus 2, 11. Titus 2, 11. It talks about the grace of God. Es geht um die Gnade Gottes, die jedem Menschen entschieden ist. It's exactly what is in John 3:16. Und das ist auch das, was in Johannes 3:16 steht. Dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er auch wenn sie ihn verweigern, dass er dennoch für jeden Einzelnen gestorben. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And in 1 Corinthians 10, I don't know if we are able to go there. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Without grace, God cannot work with anybody. Ohne Gnade kann Gott mit niemandem arbeiten. You know, 1 Corinthians 10, 1 to the end. Please read it as your house of God. Amen. 1 Corinthians 10. Amen. You know, 1 Corinthians 10, from 1 to the end. 1 Corinthians 10. He talks about the similarity, what we have, what they had and what we have. Amen. Praise the Lord. One to the end. Ja, ich habe aufgeschrieben. Amen. Amen. In Exodus 35. In Exodus 2. Mose 35. Praise the Lord. Hallelujah. Without grace, God can never work with anybody. Ohne die Gnade kann Gott mit niemandem arbeiten. Amen. Without grace, no, he cannot work with you. Ohne Gnade kann er mit niemandem arbeiten. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Exodus 33, sorry, 33. 2. Mose 33. Verse 12 to 17. I'll quickly read because of time. 12 to 17. And Moses said unto the Lord, See, thou seest unto me, bring up these people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. Yet thou hast said, I know thee by name. And thou hast also found grace in my sight. God is telling Moses, you have found grace in my sight. Gott sagt zu Mose, dass er Gnade in seinen Augen gefunden hat. Then his verse 30 said, Now therefore I pray thee, if I have found grace in your sight, show me now the way that I may know thee, that I may find grace in your sight, and consider this nation is your people. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Then he said, My present shall go with thee, and I will. Yeah. Verse 14. And I will give thee rest. Amen. And he said unto him, You see, grace is rest. Under grace you rest. In der Gnade ruhen wir. Under law you walk. Im Gesetz arbeiten wir. You keep on walking. Arbeitet der you Mensch. Know, you walk and walk and walk. Man arbeitet so that viel, under grace is aber in der Gnade ruhen wir. Amen. Amen. And he said unto him, If your presence go not with me, carry us not up hence. Er sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führt uns nichts von hier hinauf. Then in verse 16, For wherein shall it be known here that I and your people have found grace in your sight? Is it not in that thou goest with us? With us? So shall we be separated, I and your people, from all the people that are upon the face of the earth. Denn woran soll dann erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Verse 17. And the Lord said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken, for thou hast found grace in my sight. And I know thee by name. He knows your name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The grace of God for Moses. Amen. Gnade Gottes für Mose. Lord found grace. That Genesis 19:19. Lord found grace. And in Noah also found grace. Genesis 6:8. Lot hat Gnade gefunden. Auch Noah hat Gnade gefunden vor Gott. Without grace, no one can. No one can move with God. Ohne die Gnade Gottes kann niemand Beziehung mit Gott haben. Anytime you see grace, wollt ihr Gnade sehen? Of grace, you know, is Christ himself. Es ist Jesus Christus selbst. Christ is sufficient for us. Christus genügt uns. He is the greatest. Er ist das Größte. Amen. Amen. Learn to live under his grace. Lerne unter seiner Hebrew Gnade 4, zu leben. Hebräer 4:16. Praise the Lord. Hebräer 4:16. Hebrew 4:16. Amen. 16. So let us therefore come boldly unto the throne of grace. Oh, Daddy. It's only under grace you are bold before God. Nur in der Gnade kannst du freimütig, mutig zum Thron Gottes gehen. You can see Moses how he was speaking to God. Können sehen, wie frei Mose Gott gesprochen hat, weil er unter der Gnade war. Under, without grace, no one can stand. Ohne Gnade kann niemand vor Gott stehen. You are a dead man. Dann bist du ein toter Mensch. Es ist vorbei mit dir. Amen. Amen. You have to know that grace. He said, "Let us come." Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Praise the Lord. Hallelujah. In time of need. Zur rechtzeitiger Hilfe. Again, the Holy Ghost can only work under grace. Der Heilige Geist kann nur in der Gnade arbeiten. Under grace, you are a son. Unter der Gnade bist du ein Sohn. Under law, you are a Unter dem Gesetz bist du ein Knecht. That's Galatians 4:1-8. In Galater 4, 1 bis zu Ende. Praise the Lord. Halleluja. Talks about grace. Let us quickly just go through it a little bit. Amen. Amen. Galatians 4. Amen. Galater 4. Praise the Lord. Halleluja. Galatians 4. He said, now I say that the heir, as long as he is a child, different nothing from a servant, though he be the Lord of all, but he is under tutor and governance until the time appointed of the father. Even so, we, when we were children, we are in bondage under the element of this world. But when the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Amen. And because you are sons, God has sent forth the spirit of his son into your heart, crying, Abba, Father. Wherefore, you are no more a servant, but a son. And if a son, an heir, then an heir of God through Christ. Praise the Lord. Hallelujah. He called us the salt of this world. Er nennt uns das Salz dieser Erde. In Matthew 5:13, he called us the salt of the world. Das Salz der Welt. We are the salt of this world. Wir sind das Salz der Welt. It means without us, that food is not tasty. Ist dieses Gericht geschmacklos. And the church is supposed to be the salt of the world. Die Gemeinde sollte das Salz der Welt sein. The church is not about the building. Die Gemeinde, damit ist nicht das Gebäude gemeint. It's not about the chair, it's about die Stühle oder people, sonst, sondern es geht um die Menschen, God, die Menschen Gottes, das Kinder Gottes. Amen. Amen. Because of Christ, we are the salt of this world. Salz der Erde. Because he lives in us. Weil in uns lebt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And we are to know how to be the salt of this world. Wir müssen wissen, wie das Salz der Welt how to be the salt of this world is by seeing and believing. Indem wir sehen und glauben. Christ. An Christus. You see him and you du siehst Christus und du glaubst an ihn. That is how to be the salt. So sind wir das Salz. That is how to be the light. So sind wir das Licht. By seeing Christ. Indem wir Christus sehen. Not by doing good to nicht indem wir Gutes tun. Not by crying when people are beating children. Oder indem wir Mitleid haben. You are pity of this world. Dass wir das Mitleid dieser Welt haben. It is not by you know what this world called good bad. You say then. Diese Welt schlecht als schlecht empfindet. You know how to be the salt. Erkenne, wie du das it Salz is by seeing Christ nehme Christus sehen und an ihn glauben. To see and to believe. And zu sehen und zu glauben. Before we close. Amen. Amen. It is when you see his word that Wort you receive. Dann empfängst du. Amen. Amen. When we see and when they see, they are two different times. Wenn wir sehen und wann die Welt es sieht, es sind zwei unterschiedliche Momente. Before prayer, we hope. Vor dem Gebet hofft man. After prayer, nach dem Gebet we believe we have. Glauben that's wir. Faith. Denn das ist Glaube. And after prayer, you don't hope to nach be dem Gebet hoffst du nicht mehr auf Heilung. You believe you're already healed. Sondern du glaubst, no matter what you see outside. Egal was du umschauen siehst. Auch wenn der Schmerz mehr wird. You believe you're already du glaubst, dass du schon geheilt wirst. We walk by faith. Wir wandeln durch Glauben und durch Persicht. We walk by believing we already healed and not by believing dass we are going to heil be healed. Und nicht indem wir glauben, dass wir irgendwann Heilung empfangen werden. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. When we see and when they see are two different times and two different. Wenn die Welt es sieht und wenn wir als Kinder Gottes es sehen, you know, zwei unterschiedliche Momente. There is no pain. Diese Welt sieht, dass es keine Symptome we mehr gibt. See the word of God. Aber wir sehen Gottes Wort. We see the truth. Wir sehen die Wahrheit. Amen. Amen. They see manifestation. Sie sehen die we see Christ. Manifestation. Christ is our manifestation. Aber wir sehen Christus, weil er ist unsere Manifestation. Ah, praise the Lord. Hallelujah. Then let me quickly talk about belief. Dann das Glauben. In Christ's word, in Welt von Christus, we receive by believing. Empfangen wir, indem wir glauben. Amen. Amen. There was a time I preached a message that if you are born again in your spirit, ich habe mal geprägt, dass wenn du wiedergeboren bist in deinem Geist, you also believe, you also born again your soul, musst du glauben, dass du auch in deiner Seele und in deinem Körper wiedergeboren bist. And it is true. Und das stimmt. Amen. Amen. Until you believe, you erst wenn du es glaubst, dann hast du es. Abraham believed God. Abraham hat an Gott geglaubt. That he is the father of many nations. Dass er der Vater vieler Nationen ist. You believe before you have. Wir müssen erst glauben, bevor wir es haben. I don't know if somebody getting it. Amen. Amen. We don't pray to have. Wir beten nicht, um etwas zu bekommen. We pray to believe we already have. Wir beten daran zu glauben, dass we don't wir pray haben. To be healed. Wir beten nicht dafür, geheilt we zu werden. To be able to believe we already wir beten, healed. Dass wir daran glauben, dass wir schon geheilt sind. Faith is not I'm going to be healed. Glauben ist nicht auf etwas faith glauben, was is kommt, I'm already sondern healed. Glauben ist an das Glauben, was schon da ist. Hope is I'm going to be healed. Hoffnung ist etwas, was in der Zukunft God, liegt. No hope can please God. Aber it's Hoffnung faith God. Gefällt Gott nicht, sondern der Glaube gefällt Gott. After prayer, you do what you could not do before. Nach dem Gebet tust du das, was du vorher no nicht matter the pain, do it. Egal wie der Schmerz ist, tu es dennoch. Can you understand? Weil du nach dem praise the Lord. Handelst, was du glaubst. I talked about also that your salvation, you know, well, I love to call salvation in the mind salvation. That is renewal of the mind. Ich mag es die another word for it. Errettung der ich mag es die Erneuerung der Gedanken, Errettung der Gedanken zu nennen. Because you know, some people just believe once you are saved it's over. But your mind glauben, dass wenn du wiedergeboren bist, dann ist es vorbei. Dann musst du nichts mehr, dann musst du sozusagen nichts mehr tun. You know, aber deine Gedanken sind wichtig. But once they hear salvation, it moves them. Ist wichtig, ist etwas Essentielles. Das kann man nicht einfach beiseite kehren. Und wenn ich sage Errettung, das weckt ein paar Leute auf. Salvation in your spirit is once and for all. Die Errettung in deinem Geist ist einmalig. But your mind. Aber deine Gedanken. Need to be saved. Müssen errettet that's sein. That's what is also called renewal of the mind. Das heißt auch Erneuerung der Gedanken. And it is a process. Und das ist ein amen. Prozess. Amen. It is a process. Das ist ein Prozess. You know, if you look at it, actually, you are, until your mind is renewed, it's as if you are not even saved. Weil wenn deine Gedanken nicht erneuert sind, scheint es so, als ob du nicht wiedergeboren bist, weil man das nicht sehen kann. Because, you know, weil keiner kann deinen Geist you sehen. Know, no one can see your spirit. Niemand kann deinen Geist you sehen. Cannot even see your spirit. Du siehst deinen Geist if auch you want to see your spirit, go to the Bible. Wenn du deinen Geist sehen willst, gehst du in die Bibel. Da weißt du, wie dein Geist aussieht. What is here is what you have weil in das, your spirit. Was hier steht, ist das, was in deinem Geist ist. Amen. And no one can see it. Und das kann niemand sehen, außer and if God is not taking if your mind, if your mind is not saved, wenn deine Gedanken nicht errettet sind, you cannot even believe you are saved. Wirst du irgendwann nicht you will doubt your salvation. Dann wirst du deine eigene Errettung in Frage stellen. Amen. Amen. It matters a lot that our mind is wichtig, dass is unsere Gedanken erneuert sind. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The Bible says we are in the world, but not of this world. Bibel sagt, wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. We are in the world of Christ. Wir leben in der Welt von Christus. The world that He brought, that when He came, He said, repent for the kingdom of heaven, the kingdom of God is at hand. Sagt, tut Buße, denn das Königreich Gottes ist nah. Now we are now in that world. Jetzt sind wir in diesem Königreich. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to 1 Peter 1:8. 1 Petrus 1:8. Praise the Lord. Halleluja. 1 Peter 1:8. Amen. He said, whom have you not seen? You love. You have not seen him with your naked eye, but you love. Du hast ihn mit deinen Augen noch nicht gesehen, aber dennoch lieben wir Jesus Christus. Now you see him not, yet believe. You rejoice with unspeakable, unspeakable and full of glory. Praise the Lord. Hallelujah. You have not seen him, but you love him. Du hast ihn noch nie gesehen, aber wir lieben ihn. Doch, we have seen him. Obwohl wir ihn gesehen haben. We see him by faith. Wir sehen ihn durch Glauben. Though we have not, you know. Though we still have pain, but we believe we are already. Aber wir Schmerzen haben, glauben wir dennoch, dass wir geheilt sind. Though nothing is working, but we believe, you know, like Joseph. So he was a slave. Er war ein Sklave. He was called a prosperous man. Aber dennoch wurde ein wohlhabender Mensch genannt. Joseph had to believe it. Und Josef musste das glauben, sonst hat es nicht funktioniert. Amen. Amen. You believe it that you prosper. You believe it that you already saved. Du glaubst, dass du schon errettet bist. Amen. Amen. You have not seen God. Du hast Gott nicht gesehen. Mr. God, I said, this is Mr. God. Du hast Gott noch nicht gesehen. That you believe you are saved. Aber du glaubst, dass du errettet Amen. Bist. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And this very first Peter also talked about faith. Hier geht es um Glauben. Faith. He said, you have not seen, but you believe. Ihr habt euch gesehen, aber dort noch glaubt you, ihr. Though you have not seen. Jesus talked to us, Thomas. Blessed are those that have not seen, but yet believe. Ja, Paulus gesagt, gesegnet sind die, die glauben, ohne gesehen zu haben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You have not seen, that is faith. Sehen, das ist Glauben. You know, let me put it this way. The pain is still there. Der Schmerz ist noch da. But yes, you believe you are already healed. Aber wir glauben, dass wir schon geheilt sind. And not you are going to be healed. Und dass wir Heilung empfangen werden. That is not faith. Das ist nicht Glauben. You know, you might even go to the hospital. Wir gehen so, vielleicht sogar zum Arzt, zum Krankenhaus. But yet you believe you already healed. Glauben wir, dass wir geheilt sind. You know, somebody might even ask, why going to the doctor if you are already healed? Dann deine Heilung in Frage stellen und sagen, wenn du doch schon geheilt bist, wieso gehst du zum Arzt? I will ask that person, why going to work if God is your provider? Kann ich euch fragen, weshalb gehst du arbeiten, wenn doch Gott dein Versorger Amen. Ist? Amen. You know, your source. Deine Quelle is not that job. Ist nicht dieser your Job. Source is him. Deine Quelle ist Jesus Christus. So also your source of healing genauso is not the ist doctor. Deine your Quelle Christ. Der Heilung nicht der Arzt, Amen. Sondern Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. You know, we just read 1 Peter. Ja, wir haben 1. Petrus. If you believe, wenn ihr glaubt, what he has done for you, was er für euch getan hat, dann freut ihr euch. Really believe, wenn ihr wirklich glaubt, dann werdet ihr euch freuen. Amen. How to know if you are in faith. Eure Freude wird euren Glauben zeigen. If you are believing him, wenn ihr an ihn glaubt, is by, you see, by your joy, through your joy. Freude. You know, you are not sad. Bist du nicht traurig? You are, you know, for some people, you know, I'm just praying. Hey, God said, you know, all about just around you, they can just see. No, there's somebody that rejoices. Vielen Kindern Gottes sieht man das, sieht man die Trauer, sieht man das Leid einfach im Gesicht an und sie leben und gehen so. Aber wenn wir uns wirklich freuen und wir wirklich an das glauben, was er sagt, Amen. Dann ist diese Freude I'm sichtbar. Und dann machen wir uns um keine Sorgen. And then if I quickly talk about our coming to this house. Auch wenn ich nochmal darüber spreche, über in dieses Haus zu kommen. You know, we are believing God for this house. Wir haben Gott dieses Haus anvertraut. And as we are believing, und als wir ihm das übergeben haben, and we pray, we believe we already have it. Haben wir gebetet und geglaubt, dass wir schon ein and Haus we started packing our load. Und wir fingen an, unsere Sachen zu packen. But there is nothing to show for it. Obwohl wir kein Haus physisch hatten. We started packing. Wir haben dennoch angefangen, unsere Sachen zu packen. Our, you know, cartons everywhere. Wir hatten überall Kartons. We are living in four rooms. And cartons everywhere. Eine Vierzimmerwohnung. And you know, we believe. We are, you know, once you believe, once you pray, you believe. Bei nach dem Gebet. Before prayer, you hope. Vor dem Gebet hoffen wir. Aber nach dem Gebet glaubst du. And you start acting on what du handelst nach dem, was du glaubst. Amen. Amen. Ah, that day. And you know, as time was going on. Und als die Zeit immer mehr and there was it was a, not That was Christmas and New Year period. Und zwar zur Zeit von Weihnachten und Neujahr. And all the time, in that this period of time, people always come to our home. Und normalerweise zur Weihnachtszeit haben wir immer Besuch bekommen von vielen Menschen. And a lot of, you know, we have people, visitors coming to us. Viele Freunde und Leute. But this time, because cartons were everywhere, no visitors. Kartons hatten, because where would they sit? Niemand besuchen wirklich. But that, you know, that Christmas, that New Year was the greatest New Year, and you know that I ever celebrated. Aber dieses Weihnachten, I was so Silvester, happy. Das war einfach einer der. I was not sad that we are still there. Ich war nicht traurig, dass wir immer noch in der Vierzimmerwohnung leben. That we are still here, that people could not come. Und dass Leute nicht besucht haben. I was not sad. I was just with joy. My joy was so high. Ich hatte Freude. My husband, I said, this is the ich habe sogar mal jemandem gesagt, dass ich mich freue. Christmas and New Year I've ever seen. Was das schönste Weihnachts- und the joy was so heavy. Was ich hatte. If you are believing, if du you glaubst, believe, you will rejoice. Wirst du dich freuen? Unspeakable joy. Unaussprechliche Freude. Praise the Lord. Halleluja. It is by faith we receive in Christ's world. Durch den Glauben empfangen wir in der Welt von Christus. That is by believing. Indem wir glauben. By believing Him. An ihn glauben. To believe in the natural world and to believe in Christ's world are two different things. In der natürlichen Welt zu glauben und in Christus zu glauben ist nicht gleich. In the natural world, you believe what you see. Glaubst du an das, was du siehst? Can you get it? In the natural world, you believe what you see. In der natürlichen Welt glaubst du an das, was du siehst. Aber in der Welt von Christus glaubst du an das, was du nicht sehen kannst. Und deswegen heißt es ja Glaube. Praise the Lord. Halleluja. In Acts 15:9. Apostelgeschichte 15, Vers 9. It says, we purify our hearts by faith. Wir reinigen unser Herz durch den Glauben. We wash our heart, you know, we purify our soul, our mind. Waschen unsere Gedanken und how? Unsere by believing Seele, in Christ. Indem wir an Christus glauben. By believing he has done it. Glauben, dass er es schon getan hat. And not by believing he's going to do it. Und nicht indem wir glauben, dass er es Amen. Tun wird. Amen. God kind of belief. Gottes Glauben is different from the natural ist anders als der natürliche Glauben. Praise the Lord. Amen. We close with that. Amen. Praise the Lord. Amen. So we continue on Sunday. Amen. Amen. Amen. Amen.